willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Antcasts. Folge 182 ist diesmal angesagt. Frohes neues Jahr. Die erste Folge im neuen Jahr. Und damit wünsche ich euch natürlich gleich schon mal zu Anfang der Sendung alles Gute für 2014. Und 2014 wird sicherlich ein ganz interessantes Jahr, denke ich mal. Wie immer steht Android einiges an, Umbauten bevor. Das war aber schon immer so, das ist jedes Jahr so. Spätestens wenn Ende des Jahres dann wieder, wenn man schon so weit mal rausgucken will, ne, eine neue Version von Android rauskommt, damit kann man fest rechnen eigentlich. Dann wird's wieder ziemlich rund gehen. Ja. Aber ich denke, dass hier 2014 auch im Mittelpunkt die Vernetzung von Heimelektronik stärker denn je im Mittelpunkt steht. Bedarf, das merkt man immer wieder, auch hier im Antcast kommen immer wieder Nachfragen nach Multimedia, Streaming, Grundlagen jetzt, ja, um eben die verschiedensten Geräte miteinander zu verbinden. Bisher tut sich das alles meistens auf die klassischen elektronischen Geräte, das heißt Tablets, TV, Videorekorder, Handy, ja. Aber die ganze andere Haushaltselektronik, die wird weiter in den Mittelpunkt rücken. LG, das hatte ich ja letztes Mal schon in der Sendung gesagt, hat ja einiges schon gezeigt mit dem Home-Chat, ja, wo man quasi mit den Haushaltsgeräten interagieren kann. Ja, faszinierende Sache. Und Samsung hat sich da jetzt nicht lumpen lassen und will auf der CES 2014, die ist bald, dann seine Home-Lösung vorstellen, um die ganzen Apparaturen daheim zu kontrollieren und zu speichern. Steuern. Ja, wenn ihr übrigens meint, hier, der Rio, der hört sich halt wieder so komisch an, ja, er ist in der Tat so, mich hat's natürlich nach Neujahr hier erwischt, ja, und deswegen Grippe und im Schweiße meines Angesichts habe ich hier den Uncast noch recherchiert, ja, gestern war ich so platt, da ging gar nichts, ne? Aber okay, jetzt habe ich wieder genug geheult, weitermachen. Also Samsung hat da jetzt auch eine Lösung in Vorbereitung für LG hier Konkurrenz zu machen. Aber es gibt eine Sache, das ist mir sofort aufgefallen, wo ich gleich von vornherein sag, ja, auch wenn es ungewöhnlich ist, so schnell bei so einem neuen Ansatz, wo ich sag, die Samsung-Lösung ist auf jeden Fall schon mal mit einem großen Fragezeichen versehen, ob das überhaupt vertretbar ist. Warum denn? Warum ist der Rio so skeptisch? Nun, ganz einfach. Die Basis wird cloud-basierend sein. Das heißt, es gibt einen cloud-based Smart Home Server. Der ist so schön hier in diesem Diagramm da drin. Auf den kann man dann zugreifen mit dem Smartphone, Smart TV, Tablets und Wearable Devices. Ja, schönes neues Wort, können wir uns auch auf 2014 mal wieder gefasst machen, ja. Die Wearable Devices, was weiß ich, wie die bei uns heißen, entweder so oder, es wird wieder anders komisches Kunstwort entdeckt. Die tragbaren Elektronikgutes, wie zum Beispiel eben eine Armbanduhr oder sowas. Ja, genau. Okay, und die sind eben mit diesem Smart Home Server in der Cloud verbunden. Nicht daheim. Der Server ist in der Cloud. Und dieser Server steuert im Haus alles. Von der Klimaanlage, das ist so eine Digitalkamera, Licht, ja, zum Beispiel ein Robotstaubsauger, die Spülmaschine, oder aber auch zum Beispiel Türen und Fensterschlösser, ja, um das Haus zum Beispiel zu verriegeln oder zu entriegeln, ja, Tür öffnen und so weiter und so weiter. Das alles geht. Und wo ist da jetzt das Problem? Ja, könnt ihr euch schon vorstellen, wo das liegt? Genau. Ja, dass wenn zum Beispiel hier bestimmte Leute, sei es jetzt ein findiger Hacker oder ja, allerlieben Mitarbeiter der LSA, ja, Zugriff auf diesen Cloud-based Smart Home Server haben, ja. Ja, da können die nach Belieben die Tür von euch öffnen, ja, schließen und ja, vielleicht auch mal die Ermittlungsbehörden dann, ja. Und damit ist die Wohnung nicht mehr sicher. Ja, selbst wenn wir das alles ausklammern können, würde die NSA nie machen, interessiert sich eh nicht für meine Wohnung. Die Ermittlungsbehörden würden das nie machen, das wäre ja illegal, ja. Oder was heißt, das wäre illegal? Naja, es wird als legal erklärt werden, sowieso bald, ja. Ist auch ist ja auch der Bundestrojaner ist ja auch als legal erklärt worden. Gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, da wird man dann gehackt, ja, und dann ist die Wohnung auch gleich noch offen, ja, und ausgeräumt. Also nö, tut mir leid. Ich bin wirklich, auch wenn es im letzten Jahr 2013 doch ziemlicher Knacks gegeben hat mit den Cloud-Diensten, ja, weil das Vertrauen eben in amerikanische Dienste komplett weg ist, kann ich schon machen. Ja, geht nicht. Aber dennoch bin ich ja da sehr offen, was das betrifft. Aber meine Wohnung, die gebe ich doch ganz sicherlich nicht in Cloud-based Home Server Hand. Ja, niemals. Okay, niemals. Ja, der Einzige, der hier die Macht hat, die Tür zu öffnen, das bin ich. Ja, ganz einfach. Also das ist hier sehr, sehr bedenklich. Ehrlich gesagt, ich weiß aber auch nicht, wie LG das sieht. Dort wurde nie von einem Cloud-Server gesprochen, nur wie da die Sicherheitsfunktionen sind. Da müssen wir mal abwarten, ja. Übrigens in die gleiche Richtung äußert sich auch von Android Central hier der Jerry Hildenbrand, ja, der sagt nämlich auch ganz klar, er ist für sowas immer zu haben, ja, aber nur wenn er die Kontrolle darüber hat und Cloud-Server für das Heim abzusichern. No, no, no, das geht gar nicht. Gut, also wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen warten, bevor wir jetzt alles ganz gleich komplett runterreden. Also mit Cloud-Based Server geht natürlich gar nichts, aber ob das LG-System da in der Hinsicht besser ist, dann müssen wir erstmal abwarten. Ja. Auf jeden Fall kann ich nur warnen dafür, die Kontrolle der Wohnung, der Einrichtungsgegenstände oder der Türen, Fenster etc. abzugeben an jemand anders. Klar, da brauchen wir natürlich die elektronischen Türschlösser, aber auch ansonsten, ja. Dann könnten Geräte nach Belieben aktiviert werden, aufzeichnen. Ja. Da könnten ja eben Sachen. Man ist wirklich einer ganz neuen Art von Sabotage ausgeliefert. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht unbedingt, das hat irgendwas mit statischen Dingern zu tun. Man braucht nur mal reinzugucken, wie oft Zugänge gehackt werden. Ja, alle Art von Zugänge gehackt werden. Das wird hier bei diesen Dingern keine Ausnahme werden. Ja. Und nee, da habe ich keine Lust, auch wenn er das verdient hat, wenn er in so ein System reinkommt, hier sich mal einen Spaß zu erlauben, habe ich ja keinen Bock, dass mir daheim das Essen anbrennt oder der Staubsaugerroboter versucht, mich zu überfahren, ja. Es geht gar nicht, ja. Da hab ich keine Lust drauf. Manches Mal ist es wirklich witzig, da könnte man noch drüber lachen, ja. Ein anderes ist dann ganz schnell zu gefährlich. Ja, dass man überhaupt nichts mehr drüber witzig findet. Ja. Beispielsweise, wenn hier so die Ideen von Samsung oder LG mit der Komplettvernetzung von allen möglichen elektronischen Gegenständen, ja, so dass man zum Beispiel auch den Backofen ein- und ausschalten kann, dass man zum Beispiel abends schon etwas reinstellen kann und morgens, wenn man dann aufsteht, ist es frisch gebacken, ne, gesteuert natürlich von einer Applikation, ja, in dem Cloud-based Server. Und ja, dann schaltet so ein Hacker mal den Backofen permanent dauerhaft an und die Bude fackelt ab, während man schläft. Das ist vielleicht dann eine Überlegung wert. Ja, der Rio denkt immer ein bisschen weiter. Ne? Nun gut, aber ich komme jetzt mal zu den eigentlichen News. War überrascht, wie viel Interessantes sich noch ereignet hat. Ich habe gedacht, ich würde hier gar keine News finden für die Sendung. Aber die Redaktionen sind dann doch wieder ganz schnell aufgewacht im neuen Jahr und haben einiges berichtet. Mir besonders gut gefallen hat mir zum Beispiel das ARKUS jetzt hier auf der CES 2014 einiges Neues zeigen wird, ebenfalls betrifft Connected Home. Auch hier Sachen, die komplett das ganze Haus steuern können, sei es jetzt eben Türen, Fenster, ja, wie Webcams, ja, also Überwachungskameras innerhalb der Wohnung, ja, oder auch beispielsweise hier so ein Gesundheitsarmband. Das finde ich besonders interessant, sehr, sehr cool, wo man also hier so eine Art, wie eine kleine Uhr, ja, das legt man um und dann werden verschiedene Sachen gespeichert. Und man kann dann eben zum Beispiel diese Daten eben sammeln und schauen, wie da alles entwickelt wird. Und da wird auch angezeigt, zum Beispiel, wie viele Schritte man gegangen ist, wie viele Kalorien verbraucht wurden und so weiter und so weiter. Und das Ganze synchronisiert sich dann mit dem Smartphone bzw. Tablet. Genau wie der Blutdrucksensor und so weiter und so weiter. Also so ganz faszinierende Geschichte, da hat Arcus Großes vor und macht damit sogar LG und Samsung Konkurrenz. Wow, wow, wow. Gar nicht mal übel, ne? Warum ich das als News geschrieben habe und nicht als T nicht beim Thema, ist ja eigentlich egal, es kam ja hinterher. Nur Arcus hat noch viel, viel mehr an Geräten zu bieten, ja. Beispielsweise gibt es eine neue Reihe von Geräten von Arcus auf der CES mutmaßlich. Ich glaube, wie nennt sich das nochmal? Die Helios-Reihe, Smartphone-Reihe. Und die bietet dann ja einiges für den kleinen Geldbeutel. Ja. Helium 4G und es gibt auch noch, wenn sich das so 4G nennt, ja genau, 4G, das bedeutet LTE. Ja. Also auch hier für den Markus ist sehr interessant, ja. Gut, übrigens, ja genau, wie sieht es aus? 2014, wird LTE interessant oder nicht? Ja. Weil mittlerweile gibt es sehr viele LTE-Geräte, einige davon könnten sogar auch nochmal den Akku halten im LTE-Empfang. Allerdings muss man da aufpassen, meistens sind die Geräte doch mit 3G verbunden, statt mit LTE, gerade in den etwas stärker bewohnten Gebieten. Und von daher lässt sich noch nicht ganz hundertprozentig sagen, im Normalfall, wie das aussehen wird, wenn jetzt alles auf LTE laufen wird, wie da die Laufzeiten wären, ja, Batterielaufzeiten. Aber gut, ich meine, muss es sein oder nicht, es ist schwierig, ja, ein Jahr ist ziemlich lang in der Technikbranche. Ich würde es immer noch nicht als kräftiges oder aussagekräftiges Argument nehmen, sofern man in der Stadt wohnt. Ja, im Land, auf dem Land ist es eigentlich schon seit Ende letzten Jahres interessant, weil man da eben eine viel bessere Verbindung bekommt. Allerdings ist der LTE-Ausbau in der Stadt noch ziemlich mies und also ich muss sagen, es wundert mich ja auch, es war damals eine Voraussetzung, ja, bei der LTE-Frequenzvergabe, dass eben die ländlichen Gebiete hier ganz klar ein Hauptaugenmerk bekommen. Also für mich selbst wäre es jetzt noch kein Argument. Ich würde mir auch dieses Jahr, wäre das nur ein kleiner weiterer Faktor, ob das Gerät LTE kann oder nicht. Die Geschwindigkeiten, da werden auch noch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch einige Leute mal aufwachen, ja, wenn sie dann nämlich feststellen werden, dass LTE auf einmal gar nicht mehr so schnell ist. Warum? Weil immer mehr Leute natürlich dann LTE haben, immer mehr Geräte und es wird sich noch einpendeln, ja. Also so diese theoretischen Geschwindigkeiten, die kann man auch mit 3G erreichen, ja. Aber also zumindest mal von den theoretischen Geschwindigkeiten, die sind ziemlich hoch. Das würde dann jeder sagen, oh, das reicht vollkommen aus, da brauche ich kein LTE mehr. Nur das ist nur reine Theorie. Ja, momentan sind die Geschwindigkeiten bei LTE halt deswegen auch so gut, weil es noch nicht so viele LTE-Geräte gibt. Das wird schon mal noch ändern. Gut, aber wie gesagt, ist eine schwierige Geschichte. Es gibt sicherlich genug Argumente, wo man dann sagt, nee, also nur noch mit LTE dieses Jahr. Aber das muss man dann selbst entscheiden. Wie gesagt, für ländliche Gebiete sollte man vielleicht LTE als wichtigen Faktor einstufen. Und für Leute, die eben hauptsächlich in Ballungsgebieten sind, da muss man das nicht als ganz, ganz wichtiger Faktor berücksichtigen. Die Geschwindigkeit ist, naja, gut. Ist schnell, ja, schneller als 3G im Normalfall. Ja, wenn man mal eine gute Verbindung hat mit 3G, dann ist es auch ziemlich schnell. Ja, also ich habe es letztens, nachdem ich ja mitbekommen habe, dass E-Plus hier die Geschwindigkeitsschranken fallen lässt, ja, habe ich ja mal einen Test gemacht. Geschwindigkeitstest real draußen in der Stadt. Ja, und da war ich bei, glaube 27 Megabit Sekunde. Ja, und das einfach so, ja, Wahnsinn, das war richtig cool. Und habe sogar eine höhere Uploadrate gehabt als daheim. Ja, daheim habe ich 100 Megabit und 2,5 Megabit Upload und hier, und das auch effektiv, also stimmt tatsächlich ganz genau. Und bei dem Handy hatte ich jetzt 3 Megabit Upload effektiv. Also gar nicht schlecht, ja. Mit dem Ookla Speedtest gemacht. So sieht's aus. Und das noch mitten am Tage auf einem dicht gedrängten Platz, also dichten vollen Platz in einer Großstadt. Also von daher ist das Ergebnis schon verwunderlich gut. Gut, aber zurück zu den Akkus-Geräten. Ja, wie leicht ist doch Abschweif. Also es gibt zunächst mal das Akkus für 4,5 Helium 4G. Ja. Also das hat jedenfalls LTE. Ein 4,5 Zoll Display mit einem Quad-Core 1,4 GHz Prozessor, 4 GB Speicher ist integriert. Ja. 5 Megapixel Kamera. Und ihr merkt hier schon, während die Quad-Core mit 1,4 GHz ja noch okay ist, ja, und LTE und so weiter, IPS-Display auch, da sieht man dann anhand von der RAM-Ausstattung der Kamera, dass das natürlich Einsteigergeräte sind, Low-End-Geräte, wenn man so will. Das 4,5 Zoll Display hat dann auch entsprechend 854x480 Spielpunkt Auflösung, ganz okay sogar für die Größe, ja, aber halt nicht mehr das, was man jetzt so normalerweise vorgesetzt kriegt. Ja, Quad-Core-Prozessor, wie gesagt, ist da schon recht okay. Kommt mit dem Jelly Bean auch in den Handel. Und ja, ich kann noch mal gucken, hier weitere technische Details mal durchgucken. Ja, also Adreno 305 mit 450 MHz GPU, das wahrzunehmen. A7 ist übrigens die CPU Qualcomm. 1 GB Hauptspeicher, ja, und wie gesagt, 4 GB RAM-Speicher für Sachen. Zum Glück ist ein Erweiterungsslot dabei, ja, für Micro-SD-Karten. Das braucht man dann auch dringend, weil 4 GB sind schon ziemlich wenig. Ja. Und ja, ansonsten die von der Batterie, von der Akkulaufzeit darf man nicht ganz so viel erwarten. 1700 mAh, das dürfte dann schon ja, also verdammt sein, jeden Tag geladen zu werden. Ja. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Ja. Ja. Und ansonsten ist es aber ein gutes Gerät für Einsteiger, ja, trotz dem schwachen RAM, also der 1 GB Hauptspeicher, das könnte vielleicht bald dieses Jahr noch Probleme geben. Ja, ansonsten geht's, der andere Speicher kann man ja mit MicroSD-Karten ausbauen. Die Quad-Core-CPU ist auf jeden Fall schon mal ausgelegt, auch für bessere Games. Zusätzlich ist eben, weil die Auflösung nicht ganz so hoch ist, wird mehr Rechenzeit frei für eben die Verarbeitung von Programmen. Von daher dürfte man also von der Geschwindigkeit her keine Probleme hier haben. Ja. Deswegen, auf der einen Seite ist es für die nächsten 2 Jahre okay. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade mit dem Speicher, da wird's wirklich eng. Da muss man sich vielleicht noch mal kurz beraten, ja, ob das da okay ist oder nicht. Dann gibt's noch ein Arcos 5.0 Helium 4G, natürlich mit 5 Zoll Display. Das kommt aber gleichzeitig mit mehr Speicher und auch mit einer besseren Kamera. Die hat immerhin schon mal 8 Megapixel und 8 Gigabyte Speicher sind da eingebaut. Ist auch nicht gerade viel, aber auch da kann man natürlich eine SD-Karte reinmachen. Leider auch hier nur 1 Gigabyte Hauptspeicher, also RAM-Speicher. Das ist leider nicht ganz so gut. Der Bildschirm ist da dann etwas höher aufgelöst, 1280x720 Bildpunkte IPS. Die CPU bleibt gleich mit 1,4 GHz Cortex A7. Auch hier ist Jelly Bean im Einsatz. Akku wird bei 2000 mAh sein, was insgesamt dann auch bedeutet etwas höhere Laufzeit. Aber dennoch, ja, ich denke mal einmal am Tag dürfte da das fällig sein. Ja. So sieht es aus. Ja, also Arcus bringt wieder einiges. Auch hier noch Tablets und so werden wahrscheinlich gezeigt werden, neue. Aber da müssen wir mal abwarten. Ich will mal ja was auffilmen für die nächsten Sendungen. Belkin hat überrascht, wer es immer noch nicht fassen kann, dass Chromecast noch immer noch nicht offiziell hier richtig so unterstützt wird, was vielleicht bald kommen wird bei uns. Warum denn warten Miracast? Chromecast ist ja im Prinzip auch nur Miracast, bloß eben vergooglisiert. Miracast-Adapter ist jedenfalls jetzt zur Verfügung von Belkin. Ja. Und damit ist es möglich, nicht nur jetzt Videos zu streamen vom einem Gerät zum anderen, was wir ja schon gesagt haben, wo man heutzutage eigentlich fast nichts mehr dazu braucht, ja, DLNA-Server. Alle Samsung-Geräte haben das zum Beispiel drin mit dem All-Share und so weiter, sondern es geht hier drum, um zum Beispiel den Bildschirm von dem Handy bzw. Tablet direkt zu streamen auf ein HDTV. Ja. Und zwar mit voller 180p HD-Auflösung. 1080p, so. das Ganze funktioniert also ähnlich wie mit dem Chromecast. Man hat so einen kleinen HDMI-Dongle, der kommt eben dort rein in ein TV und damit wird dann eine Verbindung zu dem Smartphone bzw. Tablet hergestellt. Da braucht man dann eine entsprechende App drauf und damit funktioniert das dann. Ich finde es ganz gut, der Preis allerdings nicht ganz so gut. $79,99, also das heißt $80 in etwa. Damit liegt es natürlich preislich deutlich über dem Chromecast. Und da werden dann wahrscheinlich wieder viele sagen, nee, nee, nee. Ja. Kompatibilität ist auch so eine Geschichte. Also normalerweise werden alle Geräte unterstützt, die 4.2 haben oder höher. Ja. Und dazu zählen zum Beispiel auch das Samsung Galaxy S3, S4, Galaxy Note 2, HTC One, Google Nexus 4, Google Nexus 5, Kindle, Fire, HDX, ja, und. Also es ist schon, sind schon jede Menge dabei von unterstützten Geräten. Von daher denke ich mal, lässt sich da sagen, dass man das sicherlich auch nutzen kann von Großzahlen. Aber ja, wie gesagt, der Preis hier, ich finde es schade. Hier könnte vielleicht Belkin können mal was reißen. Ja. Miracast warten viele Leute drauf. Wir hatten ja auch schon hier Anfragen im Ancast, wie das aussieht, Miracast und so weiter. Es kommt einfach nicht so in die Gänge. Wie gesagt, Chromecast ist ja im Prinzip Miracast, nur eben ja, im Google-Käfig, fangen die schon langsam so an, das kannst leider nicht mehr anders sagen. Ja, das hier ist halt jetzt ein Problem, ein preisliches Problem von Belkin. Ja. Dennoch denke ich, für die Leute, die sagen, okay, das ist mir es wert, ja, dass ich mein Screen spiegeln kann auf das TV-Gerät, dann würde ich doch sagen, kann man sich das mal angucken. Samsung 2014, tja, da habe ich was gesehen und zwar Da hat Samsung ein Patent angemeldet, ja, offenbar so ein Form- und Designpatent mal wieder, ja, das kenne ich schon von anderen Firmen, das macht es natürlich Samsung auch, klar, das ist mein gebranntes Kind, ne? Will ja nicht schon wieder das Design geklaut kriegen von Fruchtfirmen, ne? Und wird danach noch verklagt. Ja, aber hier wurde jetzt hier das Design mal dem US-Patentamt gemeldet und ich muss sagen, das Ding sieht aus wie ein HTC One. Von hinten. Definitiv. Beziehungsweise eigentlich nicht wie ein HTC One, sondern wie ein Nexus One. Nexus One? Ja, Nexus One, genau. Ja. Guckt euch mal an, also Nexus One oder HTC. Ja, das ist mir gleich eingefallen. Ich finde, das ist HTC-Style. Also will Samsung jetzt nächstes Jahr HTC-Style-Geräte rausbringen. Ja, ich weiß nicht, also kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Und insgesamt kann ich nur sagen, wenn das das neue Design sein soll, dann kann ich nur sagen, weckt mich mal, wenn es was Interessantes gibt. Also Samsung sichert sich noch ein anderes Patent, und zwar für ein faltbares Tablet. Ja, normalerweise könnte man denken, ja gut, das hat sich bestimmt schon jemand sichern lassen, aber offenbar nicht, ja. Und Samsung hat das jetzt nachgeholt. Samsung hat ja auch hier in letzter Zeit ein bisschen mit diesen flexiblen Displays aufgetrumpft, ja, LG und Samsung. Und offenbar passt dieses Patent auch dazu, ob das Tablet jemals rauskommt? Das ist wieder eine andere Frage. Das ist ja nur eine Patentsicherung. Ja. Mittlerweile empfiehlt sich ja alles patentiert zu lassen. Nur damit kein anderer kommt und einem hier trollen kann damit, ne? Patent trollen kann. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und auf jeden Fall ist es jetzt hier mal gesichert. Patent für faltbare Tablets. Also wenn jetzt ein faltbares Tablet rauskommt in nächster Zeit, dann muss es wohl von Samsung sein. Aus. Samsung trumpft übrigens sowieso auf. Ja. Die haben auch eine neue Galaxy Kamera gezeigt, ne? Die Galaxy Fotokamera. Die zweite, jawohl, die sieht jetzt noch mehr aus wie eine normale Kamera. Ja, kommt aber eben hier auf den Markt mit Android, sowie auch das Vorgängermodell. Und hat jetzt auch 16,3 Megapixel. Und nicht falsch verstehen, das ist, es gibt ja doch mittlerweile sehr viel verschiedene. Das ist also wirklich die Kamera, die auf Android funktioniert, die Galaxy Kamera 2, ja. Darüber sprechen wir. Und entsprechend ist da wirklich hier auch eine gute Linse verwendet, ja. 21-fach optischer Zoom, ja, also nicht elektronischer Zoom, sondern richtiger Zoom, ja, und so weiter und so weiter. Ein bisschen leichter ist sie geworden, die Kamera, und da kann man auf jeden Fall super Bilder mitmachen und diese dann aber auch sofort verschicken und so. 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor arbeitet in dieser Kamera mit 2 GB Speicher, Hauptspeicher, und da sieht man auch schon, wo der Trend hingeht. Ja, jetzt hat sogar schon die Kamera 2 GB Hauptspeicher. Und 8 GB interner Speicher, natürlich hier auch wieder ein MicroSD-Kartenslot vorhanden für bis zu 64 GB große Karten. Ja, das ist auch neu. 2000 mAh Batterie dürfte auch okay sein. Ich sage immer Batterie, wegen Englisch Battery. Ja, ich weiß, es ist ein Akku. Und ich denke mal, das wird interessante Geschichte geben wieder, sofern der Preis interessant ist. Letztes Mal war ja der Preis auch der Grund, warum die Verkaufszahlen weit, weit, weit hinter dem zurücklagen, was selbst Skeptiker vermutet haben. Also sprich, das Ding hat niemand gekauft, weil es einfach zu teuer ist. Dafür hat man zwei noch bessere Digitalkameras ohne Android bekommen. Ja, und ich meine, okay, das ist ja keine Apple. Neue Billig-Tablets von IFAN werden auf der CES. Warum ich jetzt ausgerechnet Billig-Tablets hier erwähne? Ich meine, die gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, aber die Netbook 8 bzw. Netbook 10, die sehen schon noch was aus. Vor allem das Netbook 8 gefällt mir sehr, sehr gut. Die sehen richtig wertig aus. Ja, ob die dann auch wertig sind, das glaube ich, ja, wird sich noch zeigen. Die technischen Daten hingegen sprechen natürlich klare Aussage, dass das ein absolutes Low-End-Tablet ist. Aber es muss ja auch sein, ja. Schockierend fand ich, dass hier immer noch Android 4.2 drauf ist. Okay, gut, kann man nichts machen, ne? 8 Zoll, 10 Zoll, wie gesagt. Und das Ganze gibt es für $129 bzw. $149. Und vorher wird auch noch ein 7 Zoll Displaygerät kommen für $99. Aber ich, wie gesagt, für das 8 Zoll Display, das ist schon mal interessant. Quad-Core CPU mit 1,6 GHz, 1 GB Hauptspeicher, da haben wir es wieder das Problem. 2 Megapixel Kamera, klar, gut, ich meine, als Tablet ist es eh nicht ausgelegt dafür, ein Bilder zu machen, ja. Und 1024x768 Spülpunkte Auflösung, das ist ja gut, ja, das ist okay, das ist vertretbar beim 8 Zoll Display. Aber interessant ist, dass das Nextbook 10 eben bei dem 10,1 Zoll Display dann mit 1024 mal 600 Punkte Auflösung arbeitet. Das heißt also, die Auflösung ist geringer auf dem 10,1 als auf dem 8 Zoll Tablet. Wenn das kein ja, Fehler ist, Recherchefehler von Talk Android, dann ist das schon äußerst dubios. Ja. Na gut. Das Netbook 8 hat 16 GB Speicher, beziehungsweise es gibt auch eine 8 GB Version und 32 GB kann man dann hinzufügen für also per SD-Kartenslot. Ja. Das heißt also, Moment, das Nextbook 10 hat 16 GB so und das Nextbook 8 hat 8 GB. Also, immerhin, ja. Ich wollte es mal erwähnt haben. Warum denn auch nicht, ne? Interessant auch, ein kabelloses Ladegerät fürs Auto. Ja, ihr wisst ja, ich bin nicht gerade ein Fan von Wireless Charging, weil, naja, daheim ist das, finde ich halt, unnötig wie ein Kropf. Ja. Im Auto hingegen könnte es schon interessanter werden, weil gerade im Auto ist es mit dem Rumgefummel als daheim, ja, das ist so automatisch, ich lege das Teil hin und dann ist auch schon der Stecker, der Mini-USB-Stecker drin im Handy. Ja, das so eine halbe Sekunde, ja, und zack. Aber im Auto ist das dann doch schon eine tüftliche Sache. Ja, da wäre es doch schön, wenn man es einfach nur klack irgendwo hinhängen, legen könnt und fertig. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich möglich. Aber bitte vergesst eins nicht. Ja, wenn ihr das Teil euch holt, und das gibt's tatsächlich schon zu kaufen, ja, als zum Beispiel mal Prototyp, das ist ein das ist so eine Indiegogo-Kampagne, ja, so ähnlich wie Kickstarter, ja, AirDoc, nein, Quatsch, Moment, Moment, Moment, langsam, langsam, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Genau, im Februar wird es das geben, offiziell für $45, ja. Und dann könnt ihr das Teil loslegen. Jetzt könnt ihr schon mal auf Indiegogo gucken. Könnt ihr es auch ein bisschen billiger bekommen. Offenbar muss man da auch nichts mehr, also keine Halterung mehr drauf machen. Ich denke mal, entweder es wird magnetisch gehalten oder was weiß ich wie. Das Problem ist natürlich aber, das dürft ihr nicht vergessen, Wireless ist natürlich genau wie daheim Unfug. Was, es ist nicht wireless, ja. Das, die Tatsache, dass euer Handy nicht mehr mit einem Ladegerät verbinden werden muss, heißt natürlich nicht, dass nicht das Ladegerät mit einem Strom verbunden sein muss, ja, beziehungsweise mit einem USB-Anschluss. Und das braucht ihr natürlich hier auch im Auto. Und nach wie vor muss das Teil an den Zigarettenanzünder, beziehungsweise an den USB-Ausgang nur. Ihr müsst halt das Handy nicht mehr anschließen, sondern ihr könnt es einfach drauflegen, zack. Ja, das ist eben im Auto dann doch schon mal ein Vorteil. Aber Kabel legen müsst ihr trotzdem im Auto. Schade, ne? geht halt nicht. Physik kann man noch nicht so weit überlisten, ja. Man kann es vielleicht machen, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, man macht freie Ladung im ganzen Auto, ja, und wird dann hier ständig mit Wellen beschossen, aber ich glaube, das wird hoffentlich jedenfalls keine schnelle Zulassung bekommen. Ne? Zumal die Störungen auf andere Geräte dürften katastrophal sein dann. Gut, ich sag ja öfters mal was von Spielecontrollern und so. Das Wiggypad ist jetzt angekündigt, und zwar beziehungsweise das GameWise, der GameWise Controller ist angekündigt von Wiggypad. Ja, Wiggypad ist ja die Firma, die auch dieses Spiele-Tablet rausbringt, ja, und es Wiggypad nennt. Aber für alle anderen Handys hat eben jetzt die Firma Wiggypad den GameWise Controller angekündigt, wo man also links und rechts seitlich quasi an das Handy ansteckt, ja, und dann eben hier die Kontrollen hat. Zwei Analog-Joysticks, ein Digitalsteuerkreuz und vier Aktionstasten plus nochmal zwei Spezialtasten oben, ja. Also die typische PlayStation-Steuerung ist schon sehr, sehr schön. Die Idee, wiefern das dann kompatibel ist und so weiter, müssen wir erst noch abwarten. Nach der Ankündigung können wir das dann sehen. Aber ich bin da schon mal begeistert davon, dass es hier neuere Controller gibt, wo auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, den Formfaktor berücksichtigen, sprich, dass es nicht zu riesig wird oder zu seltsam. Ja, also ich meine, das Muga oder Moga, der Moga-Controller ist ja schon nicht schlecht, aber wenn man das Teil da oben reinklickt, dann traut man sich das Teil echt nicht mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja. Also, und hier mit diesem Controller, da geht es fast unter. Ja. So, denkt man höchstens, so was lang, aber ansonsten ist es ja einfach nur ein verlängertes Handy für die Controller. Ja, schon nicht schlecht. So, die Jungs von Nvidia haben eine vollmundige Ankündigung losgelassen, ja, und zwar der erste 192 Core Prozessor. Was da natürlich da zum Schluss übrig bleibt, ist ziemlich ernüchternd. Ja, klar. Ich meine, war ja abzusehen, dass wenn man eben nach den Core-Anzahlen geht, nach den Kernen, Prozessorkernen, und das eben damit sagt, das bestimmt die Leistungsfähigkeit der CPU, ja, dann ist was ja klar, dass irgendwann eine Firma kommt und sagt, ja, hier, wir haben 192 Kerne. Es ist natürlich Humbug, klar. In jedem Kern sind eben, wenn man so will, wenn man das so auslegt, 192 Kerne integriert. Aber es ist ein Quad-Core-Prozessor. Ja, ganz einfach. Das, was man ursprünglich versteht, Quad-Core-Prozessor, ist der Tegra K1, und der ist angekündigt. Deswegen bin ich mal gespannt, was eben am Schluss übrig bleibt. Es gibt übrigens auch eine Dual-Core-CPU, 64-Bit, ja. Für eben diese neuen Anwendungen. Der Quad-Core Chip hat nur 32-Bit, und das ist eher enttäuschend. Damit kann man nämlich immer noch nicht mehr als 4 GB Hauptspeicher, beziehungsweise mehr als 3,1 oder so, 3,2 GB Arbeitsspeicher ansprechen. Im Moment noch kein Problem. Ende des Jahres könnte es schon wieder knapp werden, ja. Und deswegen ist es mal schlecht. Ja. Was am Schluss übrig bleibt davon, wie schnell der ist, im Vergleich, ja, wenn wir sehen, aber der Superchip, ja, der wird es sicherlich nicht sein. Jedenfalls nicht, wenn man solche komischen Ankündigungen machen muss, ja, und so Effekthascherei beruht. Das ist so schlimmer als ich. Ja, ich sag ja schon, ja, technisch dann wichtig, wichtig, wichtig, ja, la la. Aber auf die Idee zu kommen, hier das so rauszufriemeln, dass man behaupten kann, da hat 192 Kerne, da muss man schon sagen, das ist schon ziemlich erbärmlich. Und haben die Angst, ja, vor Samsung vielleicht mit ihren Exynos-Prozessoren, die sind nämlich gar nicht mehr schlecht und ziemlich schnell, und die bringen ja den 64-Bit-Exynos auch raus, und zwar bestimmt auch noch vor Nvidia. Beziehungsweise also im Massenmarkt, ne? Und deswegen muss ich schon sagen, bleiben wir mal auf dem Boden und warten mal ab, was da kommt. Also ich bin in der Vergangenheit mit Tegra doch sehr vorsichtig gewesen, genau aus dem Grund. Die vollmundigen Ankündigungen, die könnten oftmals oder konnten eigentlich noch nie gehalten werden bei den Android-Prozessoren. Schlecht sind die nicht, um Himmels Willen, die sind schon ziemlich gut, ja, aber es gab immer wieder einen Chip von der Konkurrenz, der mindestens genauso gut war. Gut, übrigens zu dem 4K-Irrsinn, da habe ich mich ja schon mal geäußert. Ich habe heute auch was in der Rios Wochensicht darüber was erzählt. Ich habe hier das perfekte Beweisvideo, wo ihr mal sehen könnt, ob 4K oder ja, ob 4K für euch was ist, ja, oder ob es, wie ich behaupte, sinnlose Verschwendung von Bandbreite ist. Ja. Es gibt nämlich auf YouTube ein 4K-Video. Dann könnt ihr hier auf diesen Button gehen und könnt es auf 4K hochschalten. Ja, 2160p ist es dann. Und da könnt ihr mal sehen, wie schön das bei euch ruckelt. Erstmal. Ja. Und wenn ihr einen Mörderrechner habt, der dann die ganze Rechenpower nur dafür verwendet, um das 4K-Video anzuzeigen, klar, das wird sich natürlich ändern, wenn eine Hardware-Unterstützung kommt. Das ist ja klar, aber das ist ja nicht Hauptgrund. Sondern ihr könnt mal sehen, schaltet dann mal hoch. Ja. Auf 4K und dann schaltet ihr mal auf 1080p oder 1440p und dann schaut ihr mal, wie die Unterschiede sind. Und ihr werdet feststellen, es gibt keinen Unterschied. Wie? Ja, ihr seht einen Unterschied? Nee, ihr seht keinen Unterschied. Wenn ihr einen Unterschied seht, dann denkt ihr es nur. Das ist reine Einbildung. Denn in der Tat ist es nämlich so, dass die wenigsten überhaupt einen Monitor haben, der die 4K-Darstellung überhaupt zeigen kann. Ja, also mal unabhängig davon, ob es das menschliche Auge wahrnehmen kann oder nicht in so einer Entfernung. Ja? Der Monitor kannst du darstellen. Ja, also 80% haben momentan noch bei 1366 mal 768 Laptop-Bildschirm beziehungsweise 1280 bei 1024 beziehungsweise 1280 oder nee, 1920 mal 1080, also die normale Full-HD-Auflösung bei 16 zu 9 externen LCD-Displays, und 80% davon haben nur noch das oder haben nur das, und die anderen haben eben spezielle Displays, die das dann eben ermöglichen. Ja. Gamer müssen dann oft die Auflösung runterschalten, ja, sogar noch unter HD, damit das Spiel auch perfekt flüssig läuft und man nicht gefrackt wird, nur weil man eben eine hohe Auflösung hat. Aber auf jeden Fall, ihr schaut es euch mal an und da werdet ihr sehen, ihr könnt gar keinen Unterschied erkennen, ja, weil nämlich euer Monitor gar keinen Unterschied darstellen kann. Und ja, das ist ein Problem. Jetzt stell dir vor, ihr habt statt hier euren 15 oder 20 Zoll Monitor, habt ihr ein 7 Zoll, ja, 10 Zoll Gerät, und das schaut ihr jetzt ein 4K-Video drauf. Was eine Verschwendung. Ihr wisst, ich bin ja Hightech-Fetischist, ja, und die technischen Daten, wie gesagt, müssen hoch sein, aber nur wenn es auch tatsächlich sinnvoll ist, aber total sinnlos Bandbreite zu verschwenden, was das den Benutzer kosten wird, was das Internet noch weiter verlangsamen wird, ja, was die Geräte deswegen noch mehr an Akku verbrauchen, ja, und an Traffic, da muss ich schon sagen, vollkommen sinnlos, vollkommen sinnlos. Und das macht einem das Video hier ganz eindeutig klar. Gut, ich wollte es mal gesagt haben. Zu guter Letzt habe ich noch eine Info, und zwar, es gibt ein neues Pocket Casts Update. Die absolut irren Changelogs von dem Entwickler braucht man ja gar nicht zu erwähnen, ne? Aber es sind wieder einige Fehler übrigens verbessert worden, ja, behandelt worden, weggeschafft worden. Von daher lässt sich auf jeden Fall schon mal das empfehlen, das Update auch bald zu machen. Es gab oder gibt anscheinend auch ein paar Probleme mit Pocket Casts und dem Aktualisieren der Feeds. Ich konnte das zum Glück jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich weiß allerdings auch nicht, warum das so ist. Ja, Grund soll eben sein, dass es über einen anderen Server geht oder über den ihr Server selbst. Aber gut, ich kann es nicht 100% sagen bisher. Ich bleibe mal noch an dem Thema dran. Vielleicht sind es ja auch einfach nur App-Probleme und man interpretiert da zu viel rein. Ja, mal gucken. Gut, dann komme ich mal noch zu den Community-Sachen. Und zwar hat hier der Christian mir einen Link geschickt für das Google Watch Blog. 25 Vorhersagen für 2014. Auf jeden Fall interessant, da mal die durchzulesen. Ja, manche Aussagen sind ja auch wirklich, naja, okay, da kann man dann schon eine Checkliste abhaken. Ja, da habe ich recht gehabt und da habe ich recht gehabt. Ja, beispielsweise Chrome erreicht Version 42 oder Sachen wie Picasa wird eingestellt. Also da, das ist eigentlich so gut wie sicher. Ja. Oder Gmail und Kalender bekommen ein Redesign. Also wenn die kein Redesign bekommen würden, das ganze Jahr 2014, kein Redesign, dann würde ich einen Besen fressen. Ja. Also, geht einfach nicht. Und na gut, okay, ich würde was sagen. Ein paar andere sind auch sehr weit hergeholt. Da wird's also wirklich knapp. Ja. Zum Beispiel Android wird zentral updatebar. Das glaube ich erst, wenn's auch wirklich funktioniert. Ja. Das würde ich noch mal glauben, wenn Google das selbst sagen wird, weil dann könnten immer noch die Netzbetreiber hier einen Riegel vorschieben. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich erst, wenn es funktioniert. Dann, ja, ach, lest einfach mal durch. Ja. Hier die Nummer 25 auch, da haben wir Google Glass, ist in Deutschland nicht erhältlich. Ja, das könnte man durchaus wieder als ziemlich sichere Aussage machen. Ja. Vielleicht mal 2015 oder 2016, ja, wenn es Glass 2 in den USA gibt oder sowas. Ja, genau. Ja. Also gut, was haben wir noch? Und zwar neuer RAM-Speicher der Ewald schreibt hier mir einen Link. Samsung entwickelt 8 GB LPDDR4D-RAM für Smartphones, ja, für diese Ultra-HD-Smartphones. Ja, das ist gut. 20 Nanometer Verfahren ist sehr schön und nur her damit mit immer mehr Speicher. Ja. Ob dann auch mehr von diesen Chips verbaut werden, ist wieder eine andere Frage. Das bedeutet ja dann nicht unbedingt gleich, dass es eben auch 8 GB hier dann zur Verfügung stehen wird, ja, als Hauptspeicher. Aber da seht ihr auch, dass langsam dann 64-Bit-Prozessoren wichtig werden, ja, weil nämlich die 4 GB kann ja nur erreicht werden, wenn man auch hier 64-Bit-Prozessoren schon kommt man eben damit gar nicht hin. Ja. Wer weiß, vielleicht kommen irgendwann mal die 8 GB Hauptspeicher-Smartphones raus. Ja, das wäre doch mal gar nicht so schlecht. Lustig, die Kommentare hier, die ich hier finde, zu diesem 8 Gigabit-Chip oder Gigabyte-Chip, damit TouchWiz endlich flüssig läuft. Ja. Die Antwort drauf, TouchWiz wird auch mit 8 GB RAM nicht flüssig laufen. Okay. Nun gut, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Und ich habe fast meinen Augen nicht getraut, als ich gesehen habe, das war ja doch gar nicht App der Woche im Ancast. Ich benutze die App schon eigentlich recht lange. Ja, letztes Jahr hat mir die an Silvester, Neujahr gute Dienste erwiesen und dieses Jahr auch wieder. Ja, um einen sekundengenauen Jahreswechsel zu vollziehen, braucht man natürlich auch exakte Zeitmessung. Ja. Und jetzt haltet euch fest, die gibt's bei Android nicht. Ihr habt richtig gehört. Die Android-Geräte gehen oftmals sehr weit, sehr schnell auseinander von den Zeiten her. Die Internetzeit funktioniert oftmals nicht richtig, die Synchronisation. Ja, auch das ist eine Tatsache. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen, dass zumindest mal bis Android 4.3, wie es jetzt hier bei KitKat ist, ja, habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber dass es überhaupt gar keine Sekundeneinzeige gibt. Das hat nämlich einen Grund. So genau kann die Uhr gar nicht justiert werden, normalerweise. Und das alles führt natürlich dazu, dass es für einen sekundengenauen Anlass nicht genau genug ist. So ein Android-Gerät. Abhilfe schafft hier ClockSync. ClockSync zeigt euch nämlich in Echtzeit auch die Zeit der Moment, dass ich es falsch sage, der Atomuhr an, ja, die eben offiziell gültig ist, die die absolut genaue Zeit überträgt, und damit könnt ihr dann sicher sein, dass ihr auch die richtige Zeit habt, ja. Die Atomuhr wird synchronisiert über NTP, das Network Time Protocol, und zwar direkt in der App. Das heißt, direkt ohne Umschweife. Somit ist die Zeit extremst genau. Ihr könnt dann die Uhrzeit synchronisieren, und da gibt es mehrere Methoden. Entweder ihr habt das Gerät geroutet, dann könnt ihr sogar eine automatische Synchronisation einschalten. Und ihr könnt es alles vergessen. Oder ihr ruft von Zeit zu Zeit mal auf, ja. Und wenn der Zeitabstand groß genug ist, könnt ihr einen Sync durchführen, ja. Ihr könnt dann nie hundertprozentig genau synken oder auch nur 99% genau. Das geht nicht. Das wäre also reine Glückssache. Aber ihr könnt eure Uhr immer mal wieder so stellen, dass sie in etwa gleich ist. Wenn ihr dann eben die genaue Zeit braucht, dann könnt ihr einfach die App aufrufen und eben die Zeit der Atomuhr eben einblenden lassen, so dass ihr auch wirklich hundertprozentig sicher die Zeit auch hat. Und da ist auch eine Sekundenanzeige drauf. Und alle sind zufrieden. Und da wurde es auch in den letzten Jahren, gibt es immer wieder ein paar kleine Verbesserungen hier, und es ist jetzt richtig gut und effektiv geworden, dieses ClockSync. Ich wüsste nicht mehr, was ich ohne das machen würde. Es ist auf jedem meiner Android-Geräte drauf. Denn bisher hat auf keinem meiner Android-Geräte die automatische Zeitsynchronisierung übers Internet, in den Einstellungen auch wirklich effektiv geholfen. Ja, oftmals funktioniert es ein paar Tage, und dann ist die Abweichung extrem hoch wieder und nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Also, endlich sekundengenaue Zeit auf Android mit ClockSync. Und damit sind wir am Ende des Ancasts, des ersten Ancasts des Jahres für heute. Ja. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Ihr könnt den Podcast erreichen unter Google Plus Ancast. Einfach unten Ancast eingeben und dann die Ancast Community wählen. Oder ihr schreibt mir eine Mail: rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Und auf der Seite ancast.thenetcast.com findet ihr auch den GPG-Key, um mir eine verschlüsselte Mail zu schicken, wenn ihr eure Daten besser schützen wollt. Ja, immer große Empfehlung. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja? thenetcasts.com, und nicht das S vergessen, sonst landet ihr woanders drin. Und auch im Ancast möchte ich nochmal am Anfang des Jahres deutlich machen, woher die schöne Musik kommt, nämlich die ist von Zero Projects. Und das Intro als auch das Outro und der Titel ist Infinity, oder heißt Infinity. Und der ist veröffentlicht worden unter einer Creative Commons License 3.0 by SA und wurde gefunden auf Jamendo.com. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Und die kleinen Kunden natürlich auch. Und